Abschnitt 3 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 15. Ein Tränenstrom floss von den Augenlidern und Seufzer schwellten meine Brust empor. So oft auf dir mein Auge sich verlor, für die ich von der Welt mich abgeschieden. Wahr ist's, dass deines Lächelns süßer Frieden schon oft der heißen Wünsche Sturm beschwor, oft zieht mich's aus der Qualen Glut hervor, wenn dich zu sehen nie meine Blick ermüden. Doch Todeskälte fühlt mein Geist darauf, seh ich dich nicht, denn bist du holde Ferne, dann leuchten mir nicht meines Lebens Sterne. Dann schließt die Liebe meinen Busen auf, die Seel enteilt der Brust im mächt'gen Streben, um sinnend deine Pfade zu umschweben. Ende von Abschnitt 3.